Wien 2, Ibsstraße 28. Wohnung von Dr. Bernhard und Cäcilie Adler. Dr. Bernhard Adler war Hausarzt. Die Familie meines Vaters war kinderreich und arm. Dr. Adler hat offensichtlich die Kinder, damals schon viele, gratis behandelt. Dr. Adler war sehr großzügig, hat nie Geld verlangt und auch manchmal als Geburtshelfer fungiert. Mein Vater kann sich nur an Gutes erinnern. Mein Vater hat dann durch das Fenster die Deportation miterleben müssen und die furchtbare Behandlung am Tag, als die LKWs vorfuhren. Meine Großmutter ist ins Stiegenhaus gelaufen und hat furchtbar geschrien und wirklich diese Worte von sich gegeben: »Den Hitler, den Bücher könnt's mitnehmen, die Adlers lasst's da!« Die weitere Behandlung der Familie kann man sich vorstellen. Mein Vater hat mir auch kürzlich erzählt, dass meine Großmutter zwei jüdische Männer beherbergt hat, bis ins Jahr 42. Mein Onkel, der älteste Bruder meines Vaters, Rudolf Lutz, war 1,5 Jahre immer wieder bei der Gestapo vorgeladen und meine Großmutter ist hingegangen und hat Radau geschlagen. Mein Vater meint, sie ist so aufgetreten, dass man sie einfach nicht ernst genommen und gedacht hat, sie sei nicht normal. Denn so frech traute sich offenbar kein normaler Mensch auftreten. Sie hat daher wohl jedes Mal ihren Sohn zurückbekommen. Sabina Witt.